verbotene Technik. Ein Flüstern hinter deinem Blick, das Portal zu dir selbst erwacht. Du brauchst kein Sehen, um zu wissen, wer du bist. Die Technik öffnet den Schleier, legt frei dein wahres Gesicht. Versteckt war dieses Wissen aus Angst vor seiner Kraft, denn sie wirkt zu gut, zu schnell, vollendet neue Schaft, bevor die Stille lauter wurde als dein eigener Herzenschlag. Musst du mutig sein, dein altes Selbst. Kehr zur Quelle, es mir an die Seele spricht. Ein uraltes Erinnern, das dich an dein Selbst erlischt. Die verbotene Technik, tief in dir vergraben, erweckt den Funken Flamme, lässt dein Sein neu entflammen. Du bist nie vollständig, was niemals bis immer da. Erinnere dich, du bist die Kunst, bist das Wunder, offenbar. Stimmen in dir rauen, doch sind's nicht deine Gedanken. Eintrainiert, vermummt von Masken und fremden Schranken. Sobald das falsche Raunen leiser wird, erkennst du sacht die alten Symbole leben. Tanzen in der tiefen Nacht, dein inneres Licht und Schatten. Jedes lädt dich liebevoll, denn alles hat sein Recht auf Dasein. Nichts ist wert. Resonanz mit deinem Namen, Schicht um Schicht zerfällt, bis alles, was du je warst, in stillem Sein erhält. Die verbotene Technik, tief in dir. So klar im Chaos wächst dein Schweigen, locht den Raum bis ins All. Nicht die leere Meditation, sondern heilige Achtsamkeit. Jeder Atemzug ein Einklang mit der Urrealität. Die Welt flüstert dir vor, wie du müsstest sein und leben. Doch du musst nicht werden, du musst allein dich nur erinnern. Alles war stets in dir, kein Suchen nach der Ferne mehr. Wenn Erinnerung zur Wirklichkeit wird, bist du endlos hier und leer. Diese Technik bist du selbst, der Schlüssel zu deinem Sein. Geh nun auf Entdeckungsfahrt, ins Herz und in das Licht hinein.